Holla, das Känguru kommt es angehüpft, hat einen Beutel. Ich bin erstaunt. Australien, Land meiner Väter, Australien, hier will ich sein. Holla, der Koala-Bär, er sieht nett aus, ist Eukalyptus, das riecht sehr gut. Australien, Land meiner Mütter, Australien, Mann, das ist fein. Holla, das Schnabeltier, was soll das sein? Ist es auch Entenquark? Wer weiß das schon? Australien, Land meiner Kinder, Australien, lasst alle rein. Australien, hier will ich sein. Australien. Mann, das ist fein. Oh.